Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit der App Bundesregierung für Windows Phone. Ich glaube, für die anderen Betriebssysteme, beziehungsweise ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, für die anderen Betriebssysteme gibt es die App bestimmt auch. Erst einmal kurz die technischen Daten. Die ungefähre Größe der App ist 7,15 Megabyte. Die Versionsnummer, ich weiß gar nicht, ich finde das hier so unübersichtlich inzwischen. Versionshinweise da vielleicht? Nein, kann man auch nicht mehr sehen. Also gut, App Bundesregierung. Eine durchschnittliche 4-Sterne-Bewertung bei 135 Bewertungen. Die Dateigröße habe ich genannt. Und das Testgerät ist wie immer mein Lumia 640. Es ist, hier steht es. Mit der App der Bundesregierung bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie haben ständig alle aktuellen Meldungen im Blick. Dazu die Originalaussagen der Bundeskanzlerin, Bundesministerinnen und Bundesminister. Zum Angebot gehören auch Fotoreihen sowie die Videopodcasts der Kanzlerin, der Bundeskanzlerin, die Kanzlerin direkt oder auch die wöchentliche Zusammenfassung, die Woche der Kanzlerin. Wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass es das gibt. Und selbstverständlich gibt es direkte Links zu den Seiten des Bundespresseamtes auf YouTube, Twitter und Flickr. Je nachdem, zu welchen Themen Sie sich für welche Themen Sie sich besonders interessieren, können Sie die App selbst gestalten. Und das ist wirklich ziemlich gut, finde ich. Und Sie können festlegen, ob Ihnen die App sogenannte Push-Mitteilungen zu ganz aktuellen Ereignissen auf Ihr Windows Phone schicken darf. Auch eine feine Sache. Das Bundespresseamt nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir stellen technisch und organisatorisch sicher, dass die Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden. Die App funktioniert unter Windows 8 und Windows 10. Das ist eine schöne Sache, dass es die App gibt. Das halten wir einfach mal so fest. Das sind ja laufende Infos, Informationen über die Kanzlerin, über die Minister, aktuelle Termine, Veranstaltungen, Links, was ich vorgelesen habe, zu YouTube, Twitter, Flickr, zu den Podcasts natürlich auch. Das Ganze basiert leider auf dem, was Microsoft befürchte ich immer mehr einführen will, teilweise das Hamburger Menü, das mit den drei Strichen oben, wie wir es von Android und auch teilweise iOS kennen. Kann man natürlich machen. Für mich hat das persönlich mit Windows Phone nichts zu tun. Ich finde es schade, dass das teilweise in Windows 10, wenn ich recht mich erinnere, auch vorkommt. Auf jeden Fall sollte das in einer Windows Phone App so nicht vorkommen. Ich würde mir so es wünschen, wie es noch unter Windows Phone 8.1 eigentlich die Designrichtlinien sind. Das wird teilweise auch oder ganz häufig in den Bewertungen, wenn ich hier einmal kurz drüber lese, angeprangert in Anführungsstrichen, dass das Design halt mit Windows Phone wenig zu tun hat. Kann man halten, wie man will. Ignoriere ich einfach mal das Design und beschränke mich auf die Infos, dann denke ich, gut, dass es die App gibt und vor allen Dingen schön, dass es sie nicht nur für iOS und Android, sondern auch für Windows Phone gibt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.